Trends für die Ohren. Jemanden, der freundlicherweise das Protokoll übernehmen möchte. Bitte. Oh, Kinder, doch nicht alle gleichzeitig. Ich kann ja versuchen mitzuschreiben. Okay, dann mach das mal. Machst du das Protokoll, mache ich die Moderation. Macht jemand eine Aufzeichnung? Ich sehe schon einen roten Punkt bei Heinerle. Vielen Dank. Jo, dann fangen wir mal ganz vorne an. Beim Thema Organisatorisches. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Also die Organisation des Themensprechertreffens läuft und wird dann wohl auch alles seinen Gang gehen. Und damit wären wir, hat noch jemand was Organisatorisches? Ja, so ein bisschen. Aber ich hörte, es gibt da noch ein eigenes Mumble zu, da könnt ihr mich ja nochmal aufklären. Und zwar hatte Micha doch diese Mail an bestimmte Landesverbände oder alle, weiß ich nicht, geschickt mit diesen Materialien zu bestimmten Themen, was diese Themenwochen angeht. Da fehlte uns gestern in der Landesvorstandssitzung noch so ein bisschen Hintergrundinfo. Ja, da geht es wahrscheinlich um die Logbücher, ne? Michael, kannst du da mal ein paar Worte zu sagen? Ja, kann ich gerne machen. Wir haben ja bisweilen hier schon über die Logbücher gesprochen. Welche Information fehlt euch denn? Und zwar gestern nicht ganz klar, da ist die Rede von bestimmten Beträgen. Ich glaube irgendwie 1600 Euro oder so. War das für den gesamten Bund? Ja, also im Moment ist geplant Auflage Logbuch 1000 Stück, kostet 300 Euro, dann muss das noch versendet werden an die Landesverbände, haben wir 100 erstmal angesetzt und das mal 4 macht dann 1600 für den gesamten Bund, da wir 16 Bundesländer Landesverbände haben, im Schnitt 100 für jeden Landesverband fürs ganze Jahr, also für 4 Quartale, 4 Themenwochen. Und dafür gibt es im Schnitt 60 Logbücher, die dann auch verteilt werden können. Wenn man etwas mehr einzahlt, kriegt man auch etwas mehr. Okay, so richtig sinnvoll, weil die ja auch für Journalisten und so gedacht sind, sind die aber nur dann, wenn man tatsächlich zu den Themen auch Veranstaltungen durchführt, oder? Ja, die sind ja das Begleitmaterial für entsprechende Aktivitäten in den Gliederungen vor Ort, Infostände. Da werden wir sicherlich in der Mammelsitzung am 7. Oktober, ist hier, meine ich, 7. oder 8. Auch drüber reden, was man da machen kann. Aber man kann natürlich auch aktiv auf Journalisten dann im Rahmen einer solchen Themenwoche zugehen, weil die ja auch bundesweit ist. Okay, reicht mir erstmal. Danke, Micha. Ja, gerne. Okay, haben wir sonst noch Organisatorisches? Das will mir nicht scheinen. Gut, nächstes Thema, FSA 15, Freiheit statt Angst. Na, du hast mich jetzt überschlagen. Oh, verdammt. Ja, weil irgendwie furchtbar. Gut, dann mach doch einfach mal, Michael, wegen der Themenwochen noch. Ja, also ich habe es ja schon eingetragen. Beim Bund gibt es ein Konto, auf das die Landesverbände einzahlen können. Bayern hat sich schon positiv geäußert, Niedersachsen, der 1V auch. Ich hoffe, dass ich heute von den Landesverbänden vielleicht noch das ein oder andere positive Signal bekomme. Anfang Oktober werden die fertig sein und es wäre schön, wenn auf dem Konto der Bundespartei dann auch Geld wäre. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Für die Open-Antrag-Themenwoche, das Logbuch ist jetzt aber in trockenen Tüchern, oder? Ja, was meinst du mit in trockenen Tüchern? Wir sind ja am Arbeiten, also Stefan hauptsächlich. Ja, wir hatten da ja einen Antrag an den Bundesverband und dann bin ich auch ein bisschen betteln gegangen und hatten auch während der Bundesvorstandssitzung schon ein paar Leute, die gesagt haben, sie spenden. Das heißt, also es müsste jetzt eigentlich finanziert sein für Open Antrag, ne? Zumindest also das, was ihr beantragt habt bei uns. Ja, das hatte ich auch gehört. Ich fände es aber besser, netter, fairer, wenn das über die Landesverbände solidarisch finanziert wird. Und Hessen, vielen Dank, ist ja schon mit 100 Euro dabei. Ich gehe davon aus, dass Bayern auch mit 100 Euro dabei ist. Von den anderen höre ich vielleicht noch was. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, das jetzt zu finanzieren. Ja, das hoffe ich auch sehr. Nur wie gesagt, also die Open-Antrag-Geschichte, da müssten wir es eigentlich auch schon zusammen haben. Da frage ich dann nochmal genau nach. Okay, jo, dann sind wir aber soweit durch, ne? Mit den Themenwochen, oder? Ja, wenn nicht noch Fragen sind. Ja, ich habe eine Frage. Die Landesverbände sind ja nur unterschiedlich groß und ich weiß nicht, wie ich frage mich, ob es sinnvoll ist, da mit 60 Stück pro Landesverband zu argumentieren. Also wenn ich an unseren Brandenburger Landesverband denke, mit ungefähr 3% der Bevölkerungszahl, wären wir mit 60 viel zu groß dabei. Also wäre das nicht sinnvoll, nach irgendeinem anderen Schlüssel aufzuteilen? Naja, das war ja auch in der Mail erstens der Vorschlag und zweitens sozusagen die durchschnittliche Berechnung, wobei ich da in der Mail ja auch schon geschrieben hatte, dass ich davon ausgehe, dass einige Landesverbände NRW zum Beispiel vielleicht auch mehr braucht und fairerweise dann etwas mehr einzahlt. Also 100 Euro 60 Stück sind sozusagen der Durchschnitt und klar brauchen Hamburg, Bremen, Brandenburg weniger. Überlegt doch einfach, wie viel ihr braucht und übernehmt die Kosten dann anteilig. Okay, genau das wollte ich hören. Okay, noch Fragen dazu? Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der FSA. Hat da jemand Dinge dazu zu erzählen? Das will mir nicht so scheinen. Dann von mir noch mal einmal kurz der Hinweis. Am kommenden Wochenende, am 26.09. laut FSA-Tourplan, sind Demos in Detmold, Potsdam und Koblenz. Ihr findet das auch unter freiheitstadtangst.de/tourplan-2015. Da sind dann auch die Termine für die nächsten Demos. Nach diesen hier ist dann am 10.10. Berlin und auch München, geht hin und demonstriert dort. Ja, 10.10. ist TTIP in Berlin, ne? Ja, das ist aber im Rahmen der FSA-Tour. Also das ist die FSA-Ding im Prinzip. So, Thema Freiheitsserver. Ist der Slash da? Das ist er nicht. Dann erzähle ich jetzt noch mal kurz. Der Text für die Bundeswebsite ist soweit fertig. Christos, ich wäre eigentlich sehr froh, wenn du noch mal einmal drüber gucken würdest. Den Link habe ich dir geschickt. Und dann würde ich das jetzt heute oder morgen in Richtung Bundeswebsite schießen und dann auch die Stellenausschreibungen veröffentlichen wollen. Ja, mache ich. Wunderbar, vielen Dank. Okay, dazu noch Fragen? Dann machen wir mal weiter mit Wahlkampf Baden-Württemberg. Ich war am Wochenende in Bavü. Wir haben ein tägliches Barcamp oder Wahlkampftreffen oder wie auch immer wir das nennen gemacht. Da war der Grampi aus der Fraktion dabei. Es war sehr produktiv. Von der Timeline her sieht es folgendermaßen aus, dass die EU unbedingt gesammelt werden müssen. Teilweise sind nicht alle Gebiete. Die AV ist aufgestellt, aber die Leute, also die Piraten dort arbeiten vehement daran. Wir haben den Michael dafür gewinnen können, dass er als Ansprechpartner für die Unterstützung der anderen LVs ist. Das heißt, ich habe ihm die Telefonnummer bei der 75 jetzt hingestellt, seine Telefonnummer. Den kann man halt anrufen und dann mal nachfragen, wie es denn aussieht, wo man denn Unterschriften sammeln kann, wenn man denn helfen kann. Es wäre aus meiner Sicht super wichtig, dass wir jetzt, weil wir noch Zeit haben, dass wir jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt sammeln. Es gibt manche Gebiete, die brauchen dringend Unterstützung. Da haben sie zwar auf Haus gemacht, aber es gibt keine Unterschriften. Und es wäre halt schön, wenn wir das wirklich jetzt, ich sag mal, in 2, 3 Monaten schaffen. Also nicht, wenn das irgendjemand machen möchte, machen kann, möge er bitte den Michael anrufen und er wird euch sagen, wo wir helfen können. Ansonsten ist die Kampagne und so weiter relativ weit fortgeschritten und auch Aktionen und auch Social Media Team haben sie gebildet, dass sie da was machen. Also ich habe da ein relativ gutes Gefühl. Okay, dazu noch Fragen? Anmerkungen, Ergänzungen? Mir will scheinen das nicht. Dann sind wir beim Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Da steht drüber nicht in Mumble. Ich gehe also davon aus, dass von Rheinland-Pfalz heute mal keiner da ist. Dann lese ich vor, der was... Der Jung ja? hat geschrieben, dass er Besuch hat und mag nicht ins Mumble kommen. Schafft es nicht. Ja, das ist ja auch nicht so schlimm. Er hat ja ins Protokoll geschrieben, was zu erzählen ist. Da ist ein RL-Treffen, also ein Real-Life-Treffen zur Erstellung von Kommunikationswegen aller Kandidaten mit engagierten Piraten vor Ort. Roadmap für die Monate bis Januar, also bis 1. Januar erstellen. Das sieht mir nach einem Vorhaben aus. Und am 27. September, 11 Uhr bis 17 Uhr in Biedershausen, wird das wohl stattfinden, wenn ich das richtig sehe? Ne? Eine Wiki-Seite ist auch verlinkt, da kann man dann auch nochmal nachschauen. Okay, Fragen dazu kann ich jetzt leider nicht beantworten, aber Jürgen ist ja ansonsten ganz gut erreichbar. So, Kommunalwahl Hessen. Schnappi. Ja, ich muss nur noch hier kurz, Moment. Falsches Fenster. Ja, ich würde sagen, es gibt noch Kommunalwahl in Hessen, darf man nicht vergessen, so nebenbei. Es finden immer mehr Aufstellungsversammlungen der Orte und Kreise statt. Es werden Texte für Kommunalwahlflyer erarbeitet und irgendwann mal in dieses Web-Tool Print-Magie-System. Mal sehen, wann es reinkommt oder ob es es überhaupt gibt. Mal erarbeitet und ich sehe das eher so, dass alle sehr viel auf dem Landesparteitag sich austauschen wollen, der im Oktober ist und danach wirklich mit dem neuen Vorstand dann in die heiße Phase zwecks Kampagnenarbeit und Plakatbestellung und so weiter voranschreiten wird. Also wir bereiten uns darauf vor. Wir sind ja eine Woche vor den Landtagswahlen nächstes Jahr dran. Ja. Gibt es irgendwelche Dinge, wo man euch unterstützen kann? Lektorat, dergleichen jetzt für die Flyer zum Beispiel oder irgendwie sowas? Noch nicht. Sobald irgendwas feststeht, wo man was fast final hätte, dann würde ich das bekannt geben über die Folgerunde. Bisher ist es noch ziemlich im Personenstadium 1. Es gibt das Kommunalwahlprogramm, das wir haben, und am Landesparteitag gibt es weitere Punkte. Deswegen verfestigt sich neben den Vorstandswahlen auch noch das Programm am 3. und 4. Oktober in Wiesbaden-Neinskastel. Wunderbar, vielen Dank. Hat sonst noch jemand Fragen? Ja, mal eine Frage von mir. Du sagst jetzt gerade, das Kommunalwahlprogramm ist fertig. Also wir haben uns ja hier auch so einen Baukasten ausgedacht, aus dem sich jeder was nehmen kann, sage ich dann nachher noch was zu. Ist euer Kommunalwahlprogramm jetzt sozusagen tatsächlich für jeden Kommunalwahlkämpfer oder können die sich da auch aussuchen, was sie wollen? Für Hessen haben wir halt für Hessen und jeder Kreisverband, der was eigenes möchte, macht sein eigenes Ding daraus natürlich. Also für diesen hessischen Kommunalwahl Programm und jeder Kreis, weil es natürlich unterschiedlich ist, leitet daraus ab oder ändert es entsprechend ab. Also es ist kein Zwang vom Vorstand oder vom Landesverband, die Sachen mit übernehmen. Es ist eigentlich auch gewünscht, dass man eigene Sachen reinbringt. Hast du irgendwo eine Wiki-Seite oder sowas, wo die Texte drin sind? Ja, zumindest für Piraten Hessen. Ist auf piratenpartei-hessen.de. Den Link stelle ich gleich rein, Kommunalwahl. Frankfurt arbeitet gerade was Neues. Ich glaube, Kassel ist auch schon fast fertig. Es gibt auf der Wiki-Seite, auf der Hessen-Wiki-Seite, einen Kommunalwahl 2016 Wiki-Eintrag, der noch gepflegt werden muss und der abgeleitet wird, so wie wir das 2013 zur Landtagswahl auch gemacht haben, wo dann genau zu jedem einzelnen KV oder Kreis entsprechendes Programm abgerufen werden kann. Da sehe ich viel Copy und Paste für mich. Danke. Okay. Um das noch zu ergänzen, die richtige Phase geht erst nach dem Landesparteitag los, wenn ein neuer Vorstand da ist und wir uns da abgestimmt haben, wie es jetzt ist. Wir sind gerade nur Vorbereitungen dran. Ja, okay. Alex, du hast gesagt, da ist eine Wiki-Seite. Ich habe da schon mal so ein bisschen was hingeschrieben. Da kannst du die dann auch pasten. Danke, ja, ich suche es gerade raus und copy-paste es rein. Wunderbar. Okay, noch weitere Fragen an Alex? Gut, dann machen wir mit dem Wahlkampf in Sachsen-Anhalt weiter. Ist denn aus Sachsen-Anhalt jemand da und kann da was erzählen? Mir will scheinen, dass nicht. Dann müssen wir das heute überspringen. Müssen wir das nächste Mal machen. Und dann sind wir jetzt schon bei Stopp VDS, 100.000 Unterschriften gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wer möchte denn? Ich habe dazu erstmal eine Frage. Woher kommt denn die neue Frist? Oh, da war was mit dem Europaparlament. Aber schlag mich, ich weiß es jetzt auswendig gerade nicht. Weil wir wussten davon nichts und haben dementsprechend auf unserer Veranstaltung in Leipzig am Samstag auch keine Unterschriften mehr gesammelt. Wir hatten ja da eine kleine Freiheit statt Angst kundgebung. Ja, nee, das ist aber schon länger bekannt. Christos, weißt du das auswendig? Das wurde bei der VDS-Sitzung letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, besprochen. Das hat, okay, das hat aber jemand. Da war Mischmund da, das hat sich nicht bis zu den Leipzigern rumgesprochen, leider. Ja, okay, dann ich lese jetzt erstmal vor, was so im Protokoll steht. Wir sammeln weiter. Neue Frist ist der 5. Oktober. Der Zeitplan hat sich durch ein Schreiben der EU-Kommission verzögert, weil das Gesetz frühestens am 12.10. verabschiedet wird. Das heißt, die FSA-Demo in München kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und von daher eine große Bitte an alle, bis Montag, den 5.9. nochmal Infostände zur Unterschriftensammlung veranstalten und die Unterschriften danach an die Bundesgeschäftsstelle schicken. Das nächste Mumble zu dem Thema ist am 29.09. um 21 Uhr im Team PolGF-Raum. Ja, Fragen dazu kann ich jetzt im Moment auch nicht beantworten. Von daher gehe ich dann auch gleich weiter. Da sind wir dann bei den PolGF-Berichten. Das sind erstmal Christos und ich. Christos, ich habe weniger, ich fange an, okay? Christos ist nicht mehr da. Na gut, nur was lese ich vor. Okay, also ich habe Planung Themensprecherwochenende, Planung Teamwochenende und ansonsten Tagesgeschäft, Tickets, Telefon, sonstige Mails, diese Geschichten. Zum Teamwochenende noch ein kurzer Hinweis. Das ist ja was wir planen jetzt für die nächste Zeit. Da würde ich mich dann auch ganz gerne nochmal mit euch drüber unterhalten, wie und wo und was. Das können wir aber später auch noch machen. Christos, du bist dran. Ich war auf diversen Stammtischen, Wahlkampftreffen jetzt am Wochenende in Stuttgart. Dann war ich davor das Wochenende Erfurt auf einer FSA-Veranstaltung. Sonntags habe ich noch AVL auf einer AV in Kassel gemacht. Diverse Mumbles, unter anderem der Wahlkampf-Mumble jetzt am 17.09., also letzte Woche Donnerstag. Und auch diesen Donnerstag wird es wieder einen Mumble geben. 19.30 Uhr, wer da Interesse hat mitzumachen, eine Superklasse. Was noch gut war, was ich schön war, fand eine spontane Demo, Solidemo in Heppenheim, die unter anderem die Piraten organisiert haben in Südhessen. Da gab es einen Brandanschlag, da war ich auch dort. Da haben wir, waren an die 1000 Leute, glaube ich, dabei. Ansonsten habe ich mal damit wir das hier auch mal in der Folgerunde wissen, habe ich das Piraten-Pressepad verlinkt ab 118. Da haben wir gestern oder heute Morgen eine PM rausgegeben, die wurde zum Beispiel vom Fokus aufgenommen. Und ja, das war's eigentlich. Also ich habe noch diverse andere Sachen gemacht, aber ich habe auch meinen Kalender reingetragen. Da war der Wunsch irgendjemand, von irgendjemand, dass er den hat. wenn denn irgendwie Wünsche sind, dass wir irgendwo hinfahren zu oder dass ich irgendwo hinkomme, wie jetzt KVs oder Stammtischen oder sonst was, mich einfach ansprechen. Am besten per Telefon oder per DM. Danke. Also wenn es da irgendwelche Fragen gibt, mich einfach fragen jetzt. Ja, gibt es Fragen? An dich zwei Worte. Was ist hinter diesem Teamwochenende verborgen? Oder nur an ganz mich? Kurz. Nee, an Astrid. Ja, das ist das an und für sich so ein Teamwochenende des Team PolGF, wo wir uns dann auch treffen und durchsprechen, was wir tun, wie wir es tun, und dann eben auch so ein bisschen als teambildende Maßnahme, ne, damit wir dann eben auch uns ein bisschen besser kennen. Darf ich ergänzen? Aber klar. Es geht darum, dass jeder vom Team, also sind ein paar Leute mittlerweile angewachsen, dass wir vom Team einfach ein strukturierteres Arbeiten hinkriegen. Also das machen wir schon, allerdings mit Schwerpunkten noch dazu gesetzt. Das war der Gedanke von Astrid und mir und auch von den anderen. Okay, weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Gut, dann sind wir jetzt bei den Analysenkommentaren zu anderen Parteien. Gibt es denn dazu was, was euch so in der letzten Woche aufgefallen ist? CDU macht momentan eine Pro-TTIP-Kampagne zum Beispiel. Die hatten gestern im Konrad-Adenauer-Haus, glaube ich, eingeladen in Berlin. Und die versuchen massiv mit Unterstützung der Wirtschaft massiv jetzt eine Pro-TTIP und Pro-Freihandelsabkommen zu besetzen. Von wegen gleiche Geschichte wie sonst immer. Es geht um Arbeitsplätze angeblich, es geht um die Wirtschaftskraft, es geht um die Exportstärke Deutschlands. Auf diese Schiene fahren die momentan. Also da sind die drei Passwörter bei denen, was hier nach außen ballern, unter anderem. Ich habe dazu eine Frage. Ja, sprich. Also es ist ja bekannt, dass die TTIP-Verhandlungen recht geheim sind. Also ich stelle mir halt die Frage, wie kann eine Partei Werbung für ein Freihandelsabkommen machen, welches geheim ist? Also hat die CDU denn Kenntnis über diese Unterlagen? Ich bin kein CDU-Mann. Ich kann dir das jetzt nicht beantworten. Also ich gehe von aus, dass die mehr Kenntnisse haben werden als wir. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was die CDU als solches intern hat. Sorry. Okay. Ja, hat sonst noch jemand was? Ja, bei den anderen Parteien ist mir aufgefallen, dass es heute durch die Presse ging, dass CDU, Grüne, SPD in Nordrhein-Westfalen auf kommunaler Ebene die Sperrklausel einführen wollen. Halte ich mal für eine Sache, die man mal beobachten sollte und vielleicht ein paar Kommentare dazu bringen soll oder könnte. Ja. Die Landtagsfraktion NRW hat schon eine Pressemitteilung rausgegeben zu der Sperrklausel. Stimmt, habe ich vorhin gesehen, ja. Naja, für die SPD wird es natürlich kritisch, wenn sie eine Sperrklausel einführen bei der nächsten Bundestagswahl. Daran könnten sie nachher selber scheitern, aber gut. Naja, sonst nicht wirklich weiter was gibt. Wir haben in Sachsen-Anhalt haben wir so einen klitzekleinen Radioskandal. Das ist so es geht dabei um einen Privatsender, der nennt sich Radio SAW und der wurde beauftragt von der Landesregierung bezüglich des Projektes Stark 3 Werbung zu machen. Und daraufhin wurde Rainer Haselhoff eingeladen, oder Jens Bullerjahn, ich weiß es nicht mehr, oder beide. Und das Ganze steht jetzt in Kritik. Da hatte sogar der Deutschlandfunk eine ziemlich lange Sendung zu der Thematik irgendwann vor ein paar Tagen. Trägst du da bitte ein, wofür die Werbung machen sollten? Das hatte ich gerade mitbekommen. Teil 140. Es war ja nicht mal Werbung, es war eigentlich viel schlimmer. Es sah für den Zuhörer so aus wie eine redaktionelle Sendung. Es war nicht zu erkennen, dass das von der Landesregierung bezahlt oder bezuschusst war. Ja, genau. Also ist halt ein bisschen weitreichender. Also das Projekt heißt Stark 3. 3 in römischen Ziffern. Ich glaube, in Stark 3 geht es um Schulen und Bildung und um das Zusammenführen von Schulen, weil uns die Schulen so langsam aussterben. Okay, gut. Hat sonst noch jemand was zu den anderen Parteien? Gut, dann gehen wir mal weiter den Berichten der einzelnen Folgen erst. Da fangen wir an mit Baden-Württemberg. Ist denn der Philipp da? Ist er nicht, dann gehe ich davon aus, dass er Dinge tut. Ja, Olaf ist entschuldigt. An sich wollte David da sein, den sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, dann empfehle ich, den doch sehr umfangreichen Bericht von Olaf im Protokoll nachzulesen. Das ist immer sehr lesenswert und auch wirklich immer sehr ausführlich. Und gut, dann wären wir schon bei Berlin. Ist aus Berlin jemand da, Bruno? Ich habe heute mit einer LAFOS gesprochen, die bereiten sich gerade auf die LMVB in 2 Wochen vor und machen dort Dinge. Okay. Gut, Brandenburg, da hätte ich den Thomas Lang. Bist du da? Ich bin da, ja. Also bei uns waren wir im Wesentlichen vor allen Dingen beschäftigt im Umzug und der Renovierung der Landesgeschäftsstellen. Das hat viel Zeit gefressen und in Kommunen sind Piraten zurzeit recht aktiv darin, effektive Hilfe zumindest zu beantragen über die städtischen Vertretungen, die dazu führen soll, dass Flüchtlinge unter anderem dezentral untergebracht werden und sowas und halt Sachen, die wirklich helfen. Und die Anträge finde ich eigentlich recht gut, was da läuft. Ist eine positive Arbeit, die von unserem Kommunalpiraten gemacht wird. Wunderbar, dankeschön. Gibt es denn dazu noch Fragen von euch? Mir will scheinen, dass das nicht so ist. Dann, gute Frage, ist jemand aus Bremen da? Die tun dann auch Dinge. Wie sieht es aus Hamburg aus? Tun auch Dinge. Ja, Schnappi, dann bist du wieder dran. Ja, guten Abend. Ich war auch mit anderen Piraten und Christos, auch mit Christos meine ich, Piraten aus Hessen, Südhessen und anderen Aktivisten in Heppenheim. Es war deswegen beeindruckend. Also es klingt ein bisschen doof, aber wir haben dort das Haus sehen können, das gebrannt hat und ich habe ein paar Blicke reinwerfen können. Das regt noch mehr Wut auf die Zerstörtheit und diesen Hass von Idioten. Ja, ansonsten war viel los in Hessen damit, dass wir sehr viel oder versuchen mit Mumbles und Telcos zu organisieren, also Programmgruppe oder Projektgruppe Wahlen trifft sich jetzt immer wieder, sie arbeiten was aus. Dann gibt es die Kommunalwahltreffen in Frankfurt, wo ich auch bin. Dann hatten wir Landesvorstandsklausur in Frankfurt, also quasi das letzte Treffen in Real Life vor dem Landesparteitag. Und danach haben wir beim Infostand in Frankfurt mitgewirkt, beziehungsweise alle die Landesvorstände, die aus Frankfurt kamen. Da haben wir auch mehrere Unterstützungsunterschriften für Ortsbereite sammeln können. Das Interesse ist groß, für uns zu sammeln. Andere Parteien gingen etwas leerer aus, liegt auch daran, dass unser orangener Infostand auch abends schön ausschaut. FDP leider nicht so, aber gut. Dann haben wir unseren Rechenschaftsrecht erarbeitet. Der Link ist auch im Wiki zu sehen, im Pad und im Wiki verbrieft. Es ist ganz schön ordentlich, was wir alles gemacht haben. Wir hätten gerne mehr gemacht, aber dazu dann am Landesparteitag mehr. Organisationsmumbles für den Landesparteitag. Dann haben wir virtuelle Meinungsbilder durchgeführt. Das ist sowas wie unsere Mitglieder zu befragen bei Themen, zum Beispiel jetzt zur Rammstein-Kampagne und haben die entsprechend in einem Kommentar veröffentlicht. Unterhalb des Kommentars von uns als Landesvorstand sind auch die Fragestellungen des virtuellen Meinungsbildes zu sehen. Da hat man auch Gegenwind gehabt, bis dann vom Bund irgendwas kam, was wieder abgelenkt hat. Landesvorstands-Tagesgeschäft, dann das war's Vergangene. Kommendes, es gibt wieder eine Demo gegen Rassismus am Donnerstag und zwar vom Bündnisnetzwerk Konkrete Solidarität mit den Teachers on the Road. Und zwar will ein Stadtverordneter die Herausgabe von allen geplanten und kommenden und bisherigen Flüchtlingsunterkünften haben. Und das Problem ist, der hat auch recht, also aber der Typ gehört zu einer rechten Vereinigung der dritte Weg an und deswegen haben wir zum Teilnahme des Kundgeben aufgerufen, um einfach hier zu sagen, hier gilt der Schutz der Person vor Herausgabe. Gemacht. Hier gilt, eingestiftet. Thomas? Ich bin da. Ja, war das jetzt für uns oder warst du mit dem Hintergrund am Sprechen? Habt ihr mich gehört? Ja. Unglaublich. Wir würden auch gerne. Na gut, ich bin auch gleich fertig. Dann ist dann noch mal Kommunalwahltreffen in Frankfurt, dann Vorbereitung für Landesparteitag und dann mache ich Urlaub in Ostende in Belgien auf einem Nord-Seenotrettungsschiff mit Drohnen, das mittels einer Crowdfunding-Kampagne zustande kommt, wo wir unter anderem mit den Drohnen Flüchtlinge auf dem Mittelmeer erkennen wollen und mit GPS tracken können, um dann Hilfe herbeizuholen. Aber dazu dann später mal mehr. Ja, vielen Dank. Das war ja sehr ausführlich. Hat noch jemand Fragen an Schnappi? Das scheint mir nicht so. Für Mecklenburg-Vorpommern steht Tod Dinge hier drin. Ich nehme also an, es ist niemand da. Gut. Ja, und dann wären wir jetzt bei Niedersachsen. Thomas, dann darfst du jetzt und uns zum Lachen bringen. So, erstmal Schweigen gemacht. Ja, momentan hat ein kleines Straßenfest zu organisieren teilgenommen. Thomas, du bist abgehakt. Aber völlig. Nicht erklären. Das kannst du nicht erklären? Ich versuche es jetzt nochmal mit Langbrechen. Kein Stück. Dann tut es mir auch nicht ändern. Okay, dann lese ich es mal vor, ne? Okay, Hannover hatte zwei Infostände am 12., nämlich ein Straßenfest, und am 19.09. TTIP und hat nochmal ein paar Unterschriften gegen VDS und TTIP gesammelt. Braunschweig hat am 18.09. einen Infostand im Zeichen von Fracking in Verbindung mit TTIP. Der kommunalpolitische Baukasten ist fertig. Aus dem können sich KVs, Stammtische und Kandidaten bedienen, wenn ihnen die Ideen für eigene Programme nicht ausreichend erscheinen. Es sind dann auch entsprechende Links mit im Protokoll, wo man sich das mal anschauen kann, wenn man sich dafür interessiert. Dann ist am 26. und 27.09. die Landesmitgliederversammlung in Oldenburg. Auch dazu gibt es einen Wikilink im Protokoll. No VDS und No CETA TISA TTIP-Listen werden ausliegen. Als persönliche Anmerkung schreibt Thomas dann noch, aller Wahrscheinlichkeit war dies heute seine letzte Teilnahme als kommissarischer Polgf. Für Niedersachsen. Er bedankt sich für die gute und stets sachliche Zusammenarbeit. Man sieht sich. Dann schauen wir mal, ob das wirklich so kommt oder ob wir dich nächste Woche wiedersehen, Thomas. Ich bin. Ja, wir gucken einfach mal. Gut, ja, das mit den Fragen wird jetzt relativ schwierig. Versucht es einfach, wenn was ist, im Pat-Chat, weil da ist Thomas ja sowieso drin. Gut, und dann hätten wir jetzt als nächstes Nordrhein-Westfalen. Manfred ist, glaube ich, nicht da, oder sehe ich das falsch? Dann tut Nordrhein-Westfalen ebenfalls Dinge. Für Rheinland-Pfalz hat Jürgen Grothoff auch nochmal hier was reingeschrieben. 27.09. Real-Life-Treffen in Biedershausen. Am 2. und 3. Oktober ein zweitägiger Parteitag zur Landtagswahl 2016. Das wird in Weitersweiler stattfinden. Das ist so ungefähr die Mitte zwischen Mainz und Kaiserslautern, direkt an der A63. Ein Link auf die Wiki-Seite dazu ist im Protokoll verlinkt. Und am 26. ist in Koblenz die FSA-Demo, Save the Date. Dazu gibt es einen Link ins Facebook. Jo, und dazu können wir jetzt auch keine Fragen beantworten, weil Jürgen ja nicht da ist. Dann wären wir auch schon beim Saarland und damit bei Jörg Auweiler. Ja, guten Abend. Wir haben auch nicht viel von der Landesebene zu berichten in dieser Woche. Wie gesagt, die Vorbereitung für den Landesparteitag im November laufen. Und ansonsten habe ich jetzt noch die Woche ein Interview gegeben für das saarländische Fernsehen, also das dritte Programm, hinsichtlich unserem Anstoß und Vorstoß, eine Testregion zum bedingungslosen Grundeinkommen auszurufen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wann das im aktuellen Bericht kommt. Ich würde dann berichten, wenn es dann gesendet wird. Fantastisch, Dankeschön. Wenn du Niki triffst, sag einen schönen Gruß. Die ist ja momentan im Saarland. Ja, die bayerische Staatsdelegation werden wir morgen empfangen. Mache ich gerne. Das ist schön. Okay, hat noch jemand Fragen an Jörg? Nehmen will mir scheinen, dass es nicht so ist. Dann sind wir bei Marc Neis. Hallo. Ja, mal kurz zum Vergangenen. So wahnsinnig viel hat sich in Sachsen ja auch nicht getan. Es gab oder gibt in Chemnitz jetzt WLAN an einer neuen Aufnahmestelle für Flüchtlinge. Die ist in so einer Halle eingerichtet. Das haben vor allem die Freifunker gemacht, aber wir Piraten haben uns da zumindest ein bisschen beteiligt und die Presse dafür geerntet, glaube ich. War vielleicht nicht ganz ungeschickt und der Landesvorstand hat jetzt die Geräte, die erstmal die Freifunker zur Verfügung gestellt haben, gestern beschlossen zu ersetzen. Das heißt, wir kaufen denen quasi neue. Und damit haben wir das dann auch wirklich gemacht. Und am letzten Samstag gab es eine kleine, leider auch aufgrund des Wetters, mäßig besuchte Freiheit statt Angst Kundgebung in Leipzig auf dem Markt. Ja, zum Aktuellen. Das Hauptthema in Sachsen ist weiterhin das Flüchtlingsthema. Und diese ganzen unsäglichen Pegida-Demos, auch in Chemnitz geht's jetzt oder ging es jetzt am Montag wieder los, nach der Sommerpause, die sie jetzt beendet haben. Unter anderem deswegen hat der Landesvorstand dem Antifaschismusbeauftragten gestern in der Vorstandssitzung das Öffentlichkeitsarbeitsbudget für diesen Bereich von 2.000 Euro quasi freigegeben, über das er jetzt in Absprache mit dem Schatzmeister Andreas Roth verfügen kann. Und angedacht ist auch ein Flyer in größerer Stückzahl zu beschaffen, zu dem Thema, welche Vorteile bringen uns die Flüchtlinge eigentlich. Und das war es so im Groben. Sehr schön, vielen Dank. Gibt es noch Fragen an Marc Neis? Ja. Ja, mach. Diese Flyer, welche Vorteile bringen die Flüchtlinge für uns? Supergeil. Melde ich sofort eine Bestandsanfrage für Hessen. Also ich will viel an. Also ich habe da voll Interesse dafür. Ja, gern. Aber der Gedanke ist tatsächlich gestern in der Vorstandssitzung erst geboren. Das heißt, wir stehen auch ganz am Anfang. Das wird sich sicher noch eine Weile hinziehen, bis das Ding fertig ist. Kein Thema. Ich wollte nur sagen, also das Interesse ist, glaube ich, da riesig. Ich hoffe, dass es nicht nur in Hessen dafür Interesse gibt. Und wir sind dann gerne bereit, das Design und den Text auch zur Verfügung zu stellen, damit andere die nachdrucken können oder das Ding an einen P-Shop zu geben oder was auch immer sinnvoll ist. Danke. Ihr hattet doch beim Wahlkampf letztes Jahr die 1-Million-Geschichte gehabt, Wohnung und so weiter. Wollt ihr da nochmal nachhaken oder so? Oder so nach dem Motto, wir haben es doch gesagt oder irgendwas in der Richtung? Nein. Okay, sorry. Die Geschichte ging so dermaßen in die Hose im Wahlkampf, weil sie auch nicht richtig durchgeführt wurde. Ich glaube, das hat uns mehr Stimmen gekostet als gebracht. Ich wollte jetzt keine Wunder, ich wollte einfach nur fragen. Passt schon. Ich möchte nur kurz darauf von Social Media ergänzen. Die Lilly hat das mit uns quasi auf die Piraten-Bundesseite quasi wieder veröffentlicht. Und es hat dermaßen zu so vielen Hasskommentaren geführt, dass wir gesagt haben, wir kommen hinterher, wir mussten den Beitrag wieder löschen. Also das war schon, es war ideal, um zu provozieren, aber hat uns an die Rande des Missverstandes gebracht. Nur als diese. Okay, nee. Also provozieren und so, okay, ich dachte nur, es war, na gut, egal, danke euch. Eigentlich war der Gedanke hinter der Kampagne, um das nochmal kurz aufzuklären, dass Sachsen ungefähr 1 Million Einwohner verloren hat seit der Wende und dass man quasi ungefähr so viele Leute wieder reinholen möchte. Und die Bild-Zeitung hat dann durch einen Artikel daraus, Sachsen hat Platz für 1 Million Flüchtlinge gemacht, was schon mal einen ganz anderen Zungenschlag hat. Und das Wahlkampfteam bzw. der Landesvorstand hat das sogar für gut gefunden damals und hat in die gleiche Kerbe gehauen, anstatt zu versuchen, das aufzuklären, wie auch immer man sowas nochmal einfangen kann, wenn die Bild-Zeitung das mal verbreitet hat. Und dann ging genau das los. Und das ist in Sachsen, glaube ich, noch ein bisschen extremer, als das bundesweit ankam. Also ich bin an mehreren Infoständen im Landtagswahlkampf dann dafür auch angefeindet worden, persönlich. Okay. Okay, gut. Freunde, es ist schon wieder 8:45. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Nichtsdestoweniger, habt ihr sonst noch Fragen an Marc? Weil so viel Zeit muss sein. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Bei Sachsen-Anhalt steht nichts drin. Ist da jemand da? Okay, die tun Dinge. Schleswig-Holstein, Kati ist heute, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist sonst jemand da, der was sagen möchte? Auch nicht. Dann wären wir auch schon bei Thüringen. Jan. Ja, also, gibt nicht viel zu sagen. Wir haben ein LBD am 24. 25. Oktober in Erfurt. Dafür haben wir uns einen Leitsprecher an gegönnt, also beschafft. Und ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Okay. Hat denn noch jemand Fragen an Jan? Gut, dann gehen wir weiter zu den Berichten der Themenbeauftragten. Da haben wir erstmal einen Bericht von Bruno Kramm. Bruno ist... Nein, ist der da? Ist von mir. Der ist von dir. Okay, gut, dann sag doch mal einfach was dazu. Ja, nur kurz. Hans-Jörg Rohwedder hat das heute über die DDIP-Mailingliste auch geschickt. Es gibt eine 10-Städte-Tour eines Bündnisses, Brot für die Welt, Attac und Oxfam andere. Die Überlegung gab es schon seit einigen Monaten. Ich war ja damals in Köln bei dem Vernetzungstreffen mit Berichten über die Zusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Handelspolitik. Diese EPA-Verträge sind Freihandelsverträge der EU mit afrikanischen Staaten. Haben wir in der Vergangenheit auch mal kurz thematisiert. So. Durch 10 Städte. Ich habe von Attac verlinkt die Tour und auch weitere Infos bis zum 10.10. Ich denke, der finale Punkt ist dann auch Berlin, unser TTIP-Demo. Ich habe es mal anklickbar verlinkt, ne? Okay, gibt es dazu noch Fragen? Dann den Link darüber bitte auch. Da muss ich noch ein bisschen hin und her hüpfen, sorry. Aber Thomas macht das schon. Das ist sehr schön. Gut, dann sind wir jetzt bei der Sozialpolitik. Der Gernot ist heute entschuldigt. Der ist auf einer Veranstaltung in Bonn. Aber ich kann kurz was dazu sagen, weil ich mit ihm ja zusammen unterwegs war. Also im Detail wird er darüber dann ja das nächste Mal noch berichten. Es war ja die Einladung zum Jubiläum, 10-jährigen Jubiläum des Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen der Linken. Er hat ein Grußwort gehalten, viel Beifall bekommen. Wir haben es auch aufgezeichnet, wahrscheinlich gibt es das dann auch bei YouTube, aber der Text liegt ja auch vor. Gut, interessant, er hat das ja auch als Vernetzungstreffen gesehen. Wir sind also im Nachgang auch angesprochen worden, einmal von der BAG, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Linken, quasi mit dem Hinweis, dass wir zu weiteren, also die Piraten zu weiteren Veranstaltungen eingeladen würden. Und es gab auch ein ausführliches Gespräch mit dem Sprecher des Netzwerk Grundeinkommen, der eine weitere Veranstaltung plant. Da haben sich Gernot und er auch schon viele Gedanken gemacht. Okay, wunderbar. Ansonsten ist am 11.09. um 20 Uhr das nächste Mumble der Sozialpiraten AK Soziales. Am Mittwoch um 20.30 Uhr ist ein AG-BGE-Mumble. Wahl-BGE-Fachbeauftragung ab 21 Uhr. Und BGE-Diskussionsabend mit Jörg Arbeiner. Okay, dazu noch Fragen? Dann gehen wir mal weiter zur Gesundheit. Wolf-Dietrich Trenner, bist du da? Ja. Dann erzähl mal. Gibt nicht viel zu erzählen. Wir arbeiten an der Überarbeitung der Flyer und der Aktualisierung der Programmanträge für das Wahlprogramm. Der nächste Termin im Mumble ist am 1.10. 20 Uhr. Das war's. Dankeschön. Noch Fragen dazu? Okay. Ja, Bernd tut Dinge und wird sicherlich demnächst mal über die Umwelt berichten. Dann sind wir schon bei der Energiepolitik. Michael, wir werden dich heute nicht los, ne? Naja, danach ist dann Bann aber auch Schluss. Ja, gut, ich war ja in Berlin mit Gernot zusammen, aber hatte auch eigene Termine. Zum einen habe ich mir nochmal das Effizienzhaus in Berlin, Projekt der Bundesregierung, über 3 Jahre angeschaut. Es gab eine Führung. Dieses Effizienzhaus, das hatte ich in der letzten Sitzung, glaube ich, schon verlinkt, wird jetzt auch wieder abgebaut. Das Projekt ist also beendet. Das heißt, wahrscheinlich wird man als Ausstellungshaus nochmal eine gewisse Zeit nutzen, aber das Projekt als solches ist dann abgeschlossen. Und es gab abends dann noch einen Vortrag von Dr. Stockinger, Uni München, der über eine Wohnsiedlung mit Effizienzhäusern berichtet hat. Ich habe entsprechenden Link mal reingestellt. Das war dann auch ganz interessant und spannend. Wir haben hinterher dann auch noch ein bisschen diskutiert. Ja, dann war ich bei Oxfam zu einem Vernetzungsgespräch. Eigentlich wollte auch Tina Löffelsen vom BUND mit dabei sein. Die musste sich aber kurzfristig absagen. Ja, war ganz interessant, sich mit Oxfam auszutauschen, die eine starke Anti-Kohle-Kampagne führen, also gegen Kohleverstromung, in einem breiten Netzwerk sind. Und was ja Neuwirth hat dann auch zum Schluss gesagt, wir werden also über weitere Netzwerktreffen informiert und auch eingeladen. So, dann gab es hier in der Region noch ein Treffen, ich hatte das arrangiert, bezüglich des Stromnetzausbaus hier in Ostfriesland. Habe ich ja immer mal schon thematisiert. Das Spannende war jetzt, dass die Strategie von TenneT eine neue ist, was den Netzausbau bei uns ausgeht. Und zwar sagt TenneT, also Windkraftausbau an Land wird sicherlich noch weiter vorangetrieben werden. Wir müssen eine bestehende Trasse nicht nur ertüchtigen, 110 kV, sondern zu 380 kV ausbauen. Hier die Avacon, die das Mittelspannungsnetz betreibt, sagt denn, also man könnte wohl noch Optimierungsmaßnahmen durchführen mit dieser Trasse, aber in 10, 15 Jahren müsste man dann doch wieder ausbauen und das wäre kostenmäßig dann doch teurer. So, das Interessante ist, dieses Argument, in 10, 15 Jahren wird man dann wieder ausbauen, dem kann man im Moment nicht richtig begegnen, weil in Deutschland kein vernünftiger Plan besteht, keine Vorstellung, was brauchen wir denn wirklich als Energie erneuerbar hergestellt und mit welchen Technologien wollen wir das machen. Und genau an dieser Fragestellung sind wir mit unserem Orangebuch ja dran. Also hat mich nochmal bestätigt, dass wir da eigentlich schon durchaus eine sinnvolle Arbeit versuchen zu leisten mit unserem Orangebuch und das wollen wir dann ja auch massiv in die Öffentlichkeit bringen. Ja, sehr schön. Die nächste AG-Sitzung am 27.09. Um wie viel Uhr? Ja, pardon, 21.15 Uhr. Wir haben mal eine Viertelstunde jetzt dazu geschlagen, weil die Team-PGF-Sitzung ja doch häufiger ein paar Minuten länger dauert. Okay, gut. Dann ist im Patchat noch eine Frage von Thomas Gansko, ob die Zero-Energiesiedlung in Hannover bekannt ist. Er geht davon aus. Ja, also es gibt auch eine Datenbank mit inzwischen ungefähr knapp 1700 Effizienzhäusern. Das ist schon ganz spannend. Da tut sich also sehr viel. Ich werde mich mit Thomas über die Siedlung am Wochenende unterhalten. Da treffen wir uns ja beim Landesparteitag. Okay, wunderbar. Gibt es denn sonst noch Fragen an den Michael? Das sieht nicht so aus. Landwirtschaft, Birgit hat reingeschrieben, dass sie ab Oktober voll wieder dabei ist, aber sie ist da. Möchtest du ein paar Takte sagen, Birgit? Ja, mein Projekt ist fast durch, sodass ich ab Oktober wieder loslegen kann. Erste Termine stehen auch schon an. Erstmal arbeite ich programmatisch mit bei der Leinen-Los-Aktion. Wir wollen ja unser Bundeswahlprogramm überarbeiten und erstmal so aus einem Guss machen und ein bisschen aufräumen. Und ich arbeite auch mit an dem Wahlprogramm 2017 für Schleswig-Holstein. Und ich werde mich nächsten Monat mit dem neuen Referenten für Agrar und Umwelt und Europa der Fraktion SH treffen. Okay, das hört sich ja gut an. Habt ihr Fragen an Birgit? Das sieht nicht so aus. Gut, dann mache ich jetzt mal den Geoffrey und frage mal einfach ab, ist denn zu Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal oder Queer und Queer jemand vorhanden und möchte dazu was sagen? Ich habe Leon hier vorhin gesehen im Chat, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob sie was sagen mag zu Asyl oder Flüchtlinge. Stimmt, Leonie. Ja, im Chat habe ich nichts geschrieben, aber an die Runde kann ich sagen, ich bin jetzt wieder da im Lande, musste mich aber erstmal noch auf den neuesten Stand bringen, habe einiges nachzulesen, aber jetzt auf jeden Fall wieder dabei. Wunderbar, dankeschön. Okay, ja, dann haben wir Bildung, Forschung und Wissenschaft. Michael, ja, Kittlaus diesmal. Das hat sich nicht viel getan in letzter Woche. Ein bisschen Planung für die Systembeauftragten-Treffen. Da habe ich dir eben auch gerade nochmal eine Direktnachricht geschickt. Ansonsten läuft es allgemein Tagesgeschäft. Es wird noch ein Treffen geben im Landtag NRW mit der Monika Pieper. Das macht man so, haben wir so alle 2 Monate machen wir so ein Treffen. Wann das genau ist, weiß ich noch nicht. Deswegen habe ich es nicht reingeschrieben. Also es läuft, wir sind dran am Arbeiten. Wunderbar, dankeschön. Gibt es dazu noch Fragen? Das hört sich nicht so an. Dann wäre das nächste freie Netze Daniel Wagner. Daniel, bist du da? Dann gehen wir davon aus, dass Daniel Dinge tut. Außen- und Sicherheitspolitik Björn Senrau und Alex Kohler. Alex, dich habe ich gesehen. Sprich. Ja, okay. Also wir sind gerade derzeit auch noch mit unserer Sicherheitskonferenz zugange. Also es geht voran. Ja, also es wird da massiv dran gearbeitet. Es bindet auch ziemlich viele Kräfte innerhalb der AG. Habe ich noch die Hans-Seidel-Stiftung besucht. Die hatten dann eine kleine Diskussion zu einer Europa-Armee generell, woran es liegt, dass es das noch nicht gibt und das ganze Spannungsfeld einfach entsprechend dargestellt, jedenfalls zum Teil. Arbeiten wir gerade an Analysen zu aktuellen Themen und wir haben jetzt auch die nächste Sitzung der AG Außen- und Sicherheitspolitik ist wieder am 5.10.2015. Genau. Wenn es dann noch Fragen gibt, um 20 Uhr. 20.30 Uhr meine ich. 20.30 Uhr. Okay. Gut. Gibt es denn noch Fragen an den Alex? Das hört sich nicht so an. Dann sind wir auch schon beim Punkt Informationen. Koordinatorenkonferenz, da habe ich vorhin nachgeguckt und jetzt natürlich das nicht mehr im Kopf. Sekunde mal eben. Die haben am kommenden Freitag, den 25. September, wieder ihre Sitzung um 21 Uhr. Dann gibt es den AG-Kalender, der ist auch verlinkt im Wiki. Informationen an alle LVs. Die SG-Presseliste ist nicht mehr aktuell. Im Wiki finden sich die aktuellen Informationen zur Bundes-PR. Da ist dann eben auch ein Link im Protokoll. Die Listen heißen inzwischen SG Online Redaktion @listspiratenpartei.de, SG Social Media @listspiratenpartei.de und SG Website @listspiratenpartei.de. So, hat jetzt noch irgendjemand weitere Informationen, die für alle wichtig sind? Das hört sich nicht so an. Dann haben wir eine Punktlandung. Es ist 21 Uhr und ich schließe hiermit die Sitzung und bedanke mich bei allen Beteiligten und allen Zuhörern recht herzlich. Und danke für deine Moderation. Na, bis Skara 2 verabschiedet sich. Ja, jetzt kann man dich auch wieder unterbrechungsfrei. Intro und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.